Sie machen sich selbst glauben, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Wie könnten sie sonst stehen, wie sie dastehen? Stimmt's? Das ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Sie lassen sich im Glauben, dass es gar nicht anders geht, dass es immer schon so lief und überhaupt wen interessiert. Das ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Auf eine ehrliche Antwort auf die Frage, wie es uns geht, sind die meisten gar nicht vorbereitet. Somit ist auf beiden Seiten Heuchelei schon vorgezeichnet, immer schon bezeichnet. Wie wir zum Gruß, wie zum Abschied einander Hände reichen. Doch es konsequent vermeiden, angeführt der anderen oft auch nur das geringste Interesse zu zeigen. Wie abgesprochen erscheint es, ohne dass das erste Wort überhaupt gefallen ist. Ich verrate dir nicht, was mich wirklich belastet. Im Gegenzug bleibt auch dein Gemüt unangetastet. Was den Subtext betrifft, mimen wir Analphabeten, als wären Spiegelneuronen nichts anderes als Fabelwesen. Ignorieren wir, was wir im Gesicht der anderen sehen. Folgen wir der Smalltalk-Norm oder nicht? Wir erkennen uns selbst, ob wir wollen oder nicht. Fühlen uns von uns ertappt und genau das wollten wir nicht. Du möchtest ja gern glauben, dass du es wert bist, wirklich wahr. Aber seien wir mal ehrlich, welche Wirkung hätte das? Nicht so einfach, wohl wahr. Nicht so einfach, wohl wahr. Man bestärkt dich in dem Glauben, dass es okay ist, mal nicht okay zu sein. Du ziehst daraus den Schluss, dass du nicht okay bist. Neuigkeit? Nicht so einfach, schon klar. Nicht so einfach, wohl wahr. Du lebst zurückgezogen, um an dir selbst zu nagen. Knochen und Haut bilden nur noch ein Behältnis für Fragen, in dem graue Hirnmasse wie verselbstständig wabert. Kaum etwas dringt noch durch, fühlt sich semipermeabel. Automatismus und Gewohnheit fungieren als Leitsystem auf unwiderruflich von dir eingeschlagenen Wegen, auf begrenzte Räume, beschränktes Handeln. Was sich aufdrängt, ist Wandeln, den du scheust wie die anderen, den du ihr Verhalten vorwirfst. Was genau machst du anderes? Bevor du Angst hast, könntest du zurückgewiesen werden. Bevor dir das nochmal passiert, gänzlich entrückt, lieber sterben. In den klarsten Momenten kommst du dir vor wie die Menschen aus einem Hörspiel deiner Kindheit, die zügellos Zeit in Zigarrenform verbrennt. Was wurde aus deinem Vorsatz? So wolltest du nie enden. Findest dich wieder an dem Punkt, der ein Semikolon sein könnte, sein müsste. Ja, ich habe mal geglaubt, wenn ich nur geduldig bin, fügt sich alles irgendwie, zur Not biege ich es auch hin. Nicht ganz einfach diesmal, nie ganz einfach niemals. Wenn ich den Glauben verliere, in mich oder an andere, lasse ich mich davon bestimmen, wie man mich behandelt. Nicht ganz einfach diesmal, nie ganz einfach niemals. All die Arbeit entfremdet, muss das langsam wieder an mein Leben rangeführt werden. Will wieder selbst Pfade im Gelände austreten, nicht an abgegriffenen Geländern entlang geführt werden. Wozu es führt, nicht wohin, ist die Frage, die mich bewegt, bis unter die Bewusstseinsgrasen, bis zum Verlust weißen Bart habe. Diese eingeritzten Bilder zwischen großen Rinnen und Stamm lassen sich nur mühsam abtragen. Die Verschriftlichung verschlingt Details in offenen Satzbaugruben, aus den Gedanken Gangways, es zurück ans Licht bringen, in meine Schatzamtstuben, deren Ablagesystem ich oft selber nicht durchschau. Die Kombination für den Safe finde ich am ehesten im Traum. Ich hab vor 3 Jahren mehr von der Welt gesehen, als ich zu träumen gewagt habe. Mittlerweile träume ich von meinem Job, der somit äußerst erfolgreich selbst noch meine Traumwelt beschlagnahm. Ich will mich vergewissern, hast du dafür kurz Zeit, während sie verbittern? Warum müssen wir so stur sein? Ist nicht alles gut und dann auch einfach nicht wahr? Ich stoße auf Gewissheit, wie du bei ihnen auf Granit. Bei all unserer Schlichtheit ist es das, was man übersieht. Es ist alles gut und letztlich einfach nicht wahr?